verlassen, du bleibst allein. Bild dir ein, du bist Lotse und hält das Steuer. Mitten im Ozean spielst du mit dem Feuer. Sprich andere Sprachen im eigenen Land, zerstreue alle Zweifel an deinem Verstand. Überholt hast du keine Freunde, nicht mal Alkohol. Du stehst in der Fremde, deine Welt schon sein. Dort ist das Ende, du bist allein. Und wenn die Wirklichkeit dich überholt, hast du keine Freunde, nicht mal Alkohol. Du stehst in der Fremde, deine Welt schon sein. Das ist das Ende, du bleibst allein.